Ein abschließendes Wort zum Vertrauen. In diesem Kapitel hat der Fokus bisher stark auf jenen Dingen gelegen, die wir bewusst tun können, um vertrauensvolle Beziehungen zu anderen aufzubauen, auf der Erzeugung von Vertrauen als Substantiv. Wir sollten aber bedenken, dass Vertrauen auch ein Verb ist. Am Anfang des zweiten Teils habe ich davon berichtet, dass schon früh in meinem Erwachsenenleben jemand in mir ein Potenzial erkannte, das alles, was ich selbst in mir sah, bei weitem überstieg. Er blickte unter die Oberfläche, über das Offensichtliche hinaus. Er blickte in mein Herz, meine Augen und meinen Geist und erkannte die grüne, noch nicht entwickelte, bis dahin nicht sichtbare Saat der wahren Größe, die in jedem von uns liegt. Also betraute er mich mit einer Aufgabe und Verantwortung, die weit über meine Erfahrung und meine bis dahin erkannte Fähigkeit hinausgingen. Er schenkte mir sein Vertrauen, ohne jeden Beweis. Er glaubte einfach, dass ich der Herausforderung gewachsen sein würde. Er erwartete es und behandelte mich entsprechend. Das war ein Glaubensakt. Dieser Glaubensakt bestätigte mir meinen Wert und mein Potenzial so sehr, dass ich inspiriert wurde, sie selbst in mir zu sehen. Sein Glaube an mich steigerte meinen eigenen Glauben an mich und meine Vision von mir. Ich strebte nach den höchsten, edelsten Neigungen in mir. Natürlich war ich nicht perfekt, doch ich wuchs enorm. Das wurde auch für mich zu einer Lebensphilosophie. Wir müssen die Leute bestätigen. Wir müssen unsere Kinder bestärken. Glauben Sie an sie, nicht an das, was Sie sehen, sondern an das, was Sie nicht sehen. An Ihr Potenzial. Sehr wahr und grundlegend sind Goethes Worte, der sinngemäß sagte, wenn wir andere behandeln, wie sie sind, werden sie bleiben, wie sie sind. Behandeln wir sie aber, wie sie sein können und sollten, werden sie werden, wie sie sein können und sollten. Vertrauen wird ein Verb, wenn wir anderen so klar vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, dass sie dazu inspiriert werden, diese selbst in sich zu sehen. Vertrauen ist nicht nur die Frucht von Vertrauenswürdigkeit, sondern auch die Grundlage von Motivation. Es ist die höchste Form der Motivation. Auch Liebe kann zu einem Verb werden. Sie ist etwas, das wir tun. Wir lieben andere oder dienen ihnen. Wir vertrauen ihnen. Wir sehen ihren Wert und ihr Potenzial und bieten ihnen Möglichkeiten und Ermutigung. Wenn sie nicht gemäß diesem entgegengebrachten Vertrauen leben, wird es sich verschlechtern und sie werden nicht dazu inspiriert werden, ihren Wert und ihr Potenzial selbst zu erkennen. Sie werden nicht die Fähigkeit haben, anderen zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben. Vertrauen wird für sie kein Verb sein. Für Menschen, die nicht vertrauenswürdig sind, ist es überhaupt sehr schwer, anderen zu vertrauen oder auf Dauer an irgendjemand zu glauben. Eine Geschichte, die ich oft erzähle, zeigt, wie man auch Liebe zu einem Verb machen kann. Nach einem Seminar, bei dem ich einen Vortrag gehalten hatte, kam ein Mann zu mir und sagte, »Dr. Covey, was Sie sagen, gefällt mir. Aber jede Situation ist doch ganz anders. Sehen Sie sich meine Ehe an. Ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich würde sagen, dass ich sie einfach nicht mehr liebe und sie mich auch nicht. Was kann ich tun?« »Das Gefühl ist nicht mehr da?« »Genau, und wir haben drei Kinder, die uns wirklich am Herzen liegen. Was schlagen Sie vor?« »Lieben Sie Ihre Frau?« »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass das Gefühl nicht mehr da ist.« »Lieben Sie sie?« »Sie verstehen mich nicht. Das Gefühl der Liebe ist einfach nicht mehr da.« »Gerade dann sollten Sie sie lieben. Wenn das Gefühl nicht mehr da ist, ist das ein guter Grund, sie zu lieben.« »Wie liebt man denn, wenn man nicht liebt?« »Mein Freund, lieben ist ein Verb. Das Gefühl der Liebe ist eine Frucht des Verbs lieben.« Deshalb sage ich, lieben Sie sie, bringen Sie Opfer, hören Sie ihr zu, zeigen Sie Einfühlsamkeit und Wertschätzung. Bestätigen Sie sie. Sind Sie bereit, das zu tun? In der großen Literatur aller fortschrittlichen Gesellschaften ist Lieben ein Verb. Nur reaktive Menschen, die von ihren Emotionen angetrieben werden, machen es zu einem Gefühl. Hollywood redet uns im Allgemeinen mit seinen Filmen ein, dass wir nicht verantwortlich sind, dass Liebe ein Gefühl ist. Das entspricht aber nicht der Realität. Wenn unsere Gefühle die Kontrolle über unsere Aktionen haben, liegt das daran, dass wir unsere Verantwortlichkeit aufgegeben haben. Proaktive Menschen aber machen Lieben zu einem Verb. Liebe ist etwas, was wir tun. Die Opfer, die wir bringen, die Selbsthingabe, wie eine Mutter, die ein Kind zur Welt bringt. Wenn wir uns mit dem Lieben befassen wollen, müssen wir uns jene ansehen, die für andere Opfer bringen, sogar für Menschen, die sie verletzen oder ihre Liebe nicht erwidern. Falls Sie Vater oder Mutter sind, sollten Sie sich die Liebe anschauen, die Sie für Ihre Kinder empfinden, für die Sie Opfer gebracht haben. Liebe ist ein Wert, der durch liebende Handlungen verwirklicht wird. Proaktive Menschen ordnen ihre Gefühle ihren Werten unter. Das Gefühl der Liebe kann man wiedergewinnen. Wo ist der beste Platz, um Vertrauen zu schenken, um den Menschen zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben? Zweifellos in der Familie. Wenn die Familie nicht richtig funktioniert, ist die Schule die nächstbeste Institution. Die Lehrer werden dann zu Ersatzeltern, die erneut mit dem Vertrauensprozess beginnen. Denken Sie daran, dass es in Ihrer Macht steht, anderen Ihr Vertrauen zu schenken. Dabei müssen Sie allerdings weise sein und Sie könnten Gefahr laufen, enttäuscht zu werden. Wenn Sie aber jemandem Ihr Vertrauen schenken, wird das eine Gabe von unschätzbarem Wert sein, die ihm oder ihr enorme Chancen eröffnet. Das größte Risiko überhaupt ist ein Leben ohne Risiken.